Ja, wir sind heute alle hier in Brück im Sterne. Und solche Schiffe, da haben wir auch noch gerade Schärme. Oder Beizer, der Peter, gibt's euch grosse Mühe. Ja, die Würst und das Brot und das Bier, das geht halt zu tun. Und wenn man weiss, das ist ja ein Hohn, alle arbeiten hier ohne Lohn. Der Betrieb, der hat keinen Gewinn, ja, so etwas liege ich nicht drin. Also nehmen wir ruhig nochmal ein Bratniveau Wurst. Und wenn ihr schaut, der Beizer macht im Sack ein Pfust. Hey, paar schöne Stunden, lasst nach Bratwurst am Munde. Wir wollen fröhlich sein, ja, der Alltag ist vorbei. Der kommt dann noch früh genug wieder auf uns zu. Doch jetzt sind wir da und wieder bloß ein bisschen haben. An der Seite vom Beizer, da ist natürlich auch eine Frau. Wenn ich jünger wär, leck mir deine Mühl. Sie ist schon immer super gut angelegt. Wir sind schon manchmal die Augen fast rausgekehrt. Eine Zeit lang hat es auf der Theke gegeben. Ein Körbchen Säug uns, da hat man können nehmen. Und das Vreni hat das erlickt. Und tonnenweise von denen Keiben geschluckt. Doch was kommt denn für sie, muss kotzen, oh, viel auf Toilette.